Freitag, 16. August, 10.45 Uhr. Ich kann ins Bild schießen, wo ich will. Soll ich noch ein Loch machen? Ach, mach, wie es dir passt, Gro. Das ganze Magazin. Ein Kunstwerk lebt von seiner Spontaneität. Was? Schieß! Das Bild gestern in 5 Stunden gemalt. Früher hätte ich Monate gebraucht. Lys! Was macht ihr da? Oh, Monsieur Bissorge mag mir keine Schüsse vor dem Frühstück. Ich hab Gott weiß was geglaubt. Ja, ja. Oh, Gro. In jede Ecke ein Loch. Symmetrie, wie langweilig. Könnt jetzt mal was zu essen vertragen. Gro, wolltest du nicht heute mit euren Kumpels einkaufen fahren? Guten Morgen, Rino. Ihr fahrt jetzt los? Ja. Ich hab die Einkaufsliste. Gut, gut. Viel Glück. 12.20 Uhr. Gro, Jano. Zieht eure Masken an. Und entsichert eure Waffen. Die Motorradfahrer übernehme ich. Jeannot, den Fahrer. Und du die Wachmänner, Gro. Achtung. Jetzt! Erledigt. Gut. Hol das Gold raus. Oh, wie viel ist das? So 250 Kilo. Lass die Kadaver bräunen. Von Jean-Patrick Manchette und Jean-Pierre Bastide. Regie Silke Hildebrandt. 12.43 Uhr. 12 Minuten seit dem Überfall. Es bleiben noch 6, wenn einer der Wachmänner noch einen Funkruf abgeben konnte. Das reicht bis zum Hof der Künstlerin. Was treibt Bissorge eigentlich mit Lys? Keine Ahnung. Aber ihr alter Hof ist ideal. Wenn wir uns unauffällig verhalten, können wir den Sommer über da untertauchen und dann in Ruhe verschwinden. Wir sind da unter uns. Abgesehen von der Verrückten und dem versoffenen Bernier. Der passt zu der Säuferin. Auch so ein Irrer. Schriftsteller. Kann uns egal sein. Das stimmt. Mich nervt nur dieses Aussteigerleben. Kein fließend Wasser und kein Strom. Noch nicht mal ein ordentliches Dach hat diese Ruine. Ich bin doch kein Landei. Ja, aber einen Sommer lang ist das auch egal. Denk an das Gold. Gro, wenn wir da sind, dann hilfst du mir mit den Lebensmitteln. Gut. Jeannot, fahr den Kombi direkt in die Garage. Ja. Mensch, Rino. Wir sind denn die beiden Frauen und das Kind bei der Alten im Hof? Keine Ahnung. 13.10 Uhr. Guten Tag, ich will zu Monsieur Bernier. Max! Melanie! Max! Was hast du denn hier zu suchen? Wer ist das denn? Lys, darf ich vorstellen? Meine Frau. Teufel auch. Und dann kommst du auch noch mit dem Kurzen? Aber ich mag sie, ich konnte ihn doch nie zurücklassen. Durch ihn holst du dir garantiert die Gendarme an den Arsch. Nein, nein, niemand weiß, dass wir hergekommen sind. Könnt ihr mir mal erklären, was hier vor sich geht, Kinder? Ich meine, Max hat uns nicht mal gesagt, dass er verheiratet ist. Aber ich lass mich doch scheiden. Es reicht, Monsieur Bernier. Wir haben die Nacht im Zug verbracht, einen stinkenden Bus genommen und sind 6 Kilometer zu Fuß gelaufen. Mit einem Koffer und einem Kind. Jetzt reicht's. Wir brauchen Ruhe. Grob können Sie später werden. Gut gesprochen, Kleine. Ich habe sie im Juni geheiratet. Glückwunsch. Sie sind mich verliebt, die spinnt. Ihr Macker hat die Scheidung eingereicht. Und das Sorgerecht bekommen. Ah, na toll. Dann hat sie ihn also entführt? Ja, zum Totlachen. Das ist wirklich zum Totlachen. 13.16 Uhr. Was für ein Theater, Rino. Das ist die Frau von diesem Flachkopf Bernier. Ich weiß. Und sie hat sich das Kind geschnappt, das sie von ihrem ersten Mann hat. Wer ist die andere Frau? Das Kindermädchen von dieser Rotznase. Wir müssen herausfinden, ob sie jemandem Bescheid gesagt hat. Rino, wir müssen abhauen. Sei kein Idiot. Rino, hör zu. Hör du zu. Wir hatten vereinbart, dass ich mich um den Überfall kümmere. Und du dich um die Finanzierung und das Versteck. Und sonst nichts. Seit heute Morgen leite ich das Unternehmen. Und zwar, bis wir uns trennen. Und wir trennen uns, wenn ich es sage. Aber Rino! Verstanden! 13.30 Uhr. Jeannot, kannst du dich mit dem Kindermädchen anfreunden? Wieso? Krieg die Stimmung in der Familie raus. Sie dürfen nicht einfach abhauen. Notfalls müssten wir sie daran nehmen. Klar, mach ich. Kann ich Ihnen etwas servieren? Was? Ein Aperitif. Ich würde gerne Whisky probieren. Pur? On the rocks? Mit ein wenig Eis und ein bisschen Perrier und einer Scheibe Zitrone. Kommt sofort. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier, Madame. Danke. Man hat hier seine Ruhe. Anfangs ist es seltsam hier, aber irgendwann genießt man das. Keine Stadt, kein Telefon. Verstehen Sie? Ich verstehe, Sie versuchen nett zu sein. Macht es Ihnen nichts aus, eine Delinquentin aufzunehmen? Eine Delinquentin? Ach, Sie meinen das Kind? Eine Mutter sollte ein Recht auf ihr Kind haben. Haben Sie ein tragbares Radio mitgenommen? Nein, warum? Frau Santerre strahlt Suchmeldungen aus. Ich bin sicher, dass uns hier keiner findet. Es ist bekannt, dass Max Bernier hier ist. Niemand interessiert sich mehr für Max. Essen, Kinder! 14.30 Uhr. Rino, das Kindermädchen heißt Pia. Sie hat keine Ahnung, aber Köpfchen. Sie sagt, die Chefin würde bestimmt bleiben, weil es zu schwierig ist, woanders hinzugehen. Mhm. Pia hängt an dem Kind. Ich habe ihr gesagt, dass man sie finden könnte, aber sie sagt, niemand in Paris weiß, wo sie hinwollten. Gut. Hilf jetzt Gros mit den leeren Kisten vom Goldraub. Sie müssen verschwinden. Mach ich. 15.45 Uhr. Die drei Diebe sind bestimmt nicht mehr hier in Pont-Saint-Esprit, sondern schon über alle Berge. Es sind doch drei, stimmt's, Gendarme? Stimmt, es gab ja genug Augenzeugen von dem Überfall. Ein Riesenspektakel, der Goldraum. Ah, salut Albert. Hast du die Frauen aufgegabelt? Nee, waren schon weg. Komisch. Welche Frauen? Die heute Vormittag hier waren. Albert hatte ihnen versprochen, sie nach dem Markt zu der Verrückten zu bringen. Sie wollten an der Straße auf ihn warten. Zu der Verrückten? Ja, die Kunstmalerin auf dem verfallenen Hof, etwa 10 Kilometer von hier. Aber ich habe sie nicht mehr gesehen. Beschreiben Sie sie. Wie sahen die aus? Ach, beschreiben. Eine schicke Blonde, eine junge Brünette und ein Kind. Ist das wichtig? Nein. Wir interessieren uns nur für alle Bewegungen, die hier in der Umgebung stattfinden. Na klar. War so eine Geschichte. 'Warum hast du nach den Frauen gefragt, Lambert? Heute Morgen gab es eine Suchmeldung über eine Blondine aus Paris. Donnerwetter. Lernst du alle Suchmeldungen auswendig? Ja, warum nicht? Wenn wir ohnehin auf der 101-Patrouille fahren, können wir ja auf dem Hof vorbeischauen. Ruh sagt über Funk der Zentrale Bescheid. Lieber nicht. Sie würden dich nur wieder auslachen. Uhr. Reno, verdammt. Da kommen zwei Bullen auf Motorrädern in den Hof. Ganz ruhig. Lass sie erst mal ankommen. 16.29 Uhr. Das gibt's doch nicht. Die Peña-Halle. Na, du machst bestimmt niemals Siesta, was? Ist da jemand? Hallo, geh in Deckung! Scheiße! Der zweite Bulle hat es ins Haus geschafft. Hast du ihn erwischt? Den einen ja, den anderen glaube ich nicht. Verdammt, was ist hier los? Er versucht zu verduften. Das sind insgesamt drei Typen. Die drei vom Goldraub. 16.33 Uhr. Oh, Alter, Scheiße, was ist denn hier los? Ich dachte, Sie wussten das. Das ist ja schrecklich. Wer ist der tote Polizist? Wo sind die anderen? Ach komm, jetzt trinken Sie mal, meine Kleine. Aber trinken Sie ohne Luft zu holen, dann geht das besser. Hände hoch! Polizei! Schenken Sie das Ding mal weg, mein Guter. Ich fühle mich gefährlich. Zeigen Sie mir beide Ihre Ausweise, und zwar schnell. Aber eine nach der anderen. Die alte zuerst. 16.33 Uhr. Scheiße, Rino, ich hab den zweiten Bullen verfehlt. Macht nichts. Wir müssen schnell handeln. Folgender Plan. Erstens, wir demolieren die Bullenmotorräder. Zweitens, wir demolieren das andere Auto, den Peugeot 404 des Schriftstellers. Wir sollten besser die Autos wechseln. Der 404 ist nicht schnell genug und die Bullen kontrollieren sowieso jedes Auto. Drittens, wir trennen uns nicht, weil ihr mich braucht und ich alles anführe und euch aus der Klemme helfe. Ja, danke. Ich mach das nicht aus Freundschaft. Werdet ihr geschnappt, werdet ihr reden, weil wir Bullen umgelegt haben und sie euch nicht mit Samthandschuhen anfassen werden. Verstanden. Viertens. Wir müssen alle umlegen, außer dem Kind. Das nehmen wir als Geisel mit. Janu, versteck dich in der Kapelle am Rufausgang. Dann kann hier keiner raus, ohne an dir vorbeizumüssen. In Ordnung. Gro und ich kümmern uns um die anderen. Gut. Das wird kein Zuckerschlecken. Hier ist Gendarme Lambert. Kommt mit erhobenen Händen raus und begebt euch in den Innenhof. Fick dich selbst, du Arschloch! 16.36 Uhr. Sie bluten aus der Nase, schöner Soldat. Zeigen Sie mir jetzt Ihre Ausweise. Nein, es macht mir Spaß, Bullen zu nerven. Sie schießen mich wohl trotzdem nicht direkt über den Haufen, oder? Madame, ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich werde Sie dreimal auffordern, dann schieße ich Ihnen eine Kugel ins Knie. Oh, schon gut. 16.38 Uhr. Achtung. Ein kleines Feuerwerk für die Motorräder. Gut. Jetzt das Auto. Bist du okay? Du solltest dich nicht so anschleichen. Ich hätte dich fast umgenietet. Ich hab dir gesagt, dass wir abhauen müssen. Du weißt, warum ich das gemacht habe? Sag es. Um mich zu beruhigen. Wenn ich mich nicht beruhige, bringe ich uns alle in Gefahr. Wie bitte? Weil ich uns alle in Gefahr bringe. Gut. So, geht schon wieder. Der Flick ist gegenüber und behält den Hof im Blick. Ich könnte hingehen und meine Hilfe anbieten. Ich bin ein Mann des Gesetzes auf Urlaub. Und den Bullen dann in den Rücken schießen? Genau. Könnte gehen. Du hast doch wohl nicht vor, dich allein auf dem Staub zu machen. Das würde nicht funktionieren. Genau. Gros, Janot und ich haben uns schon auf die Gebäude auf dieser Hofseite verteilt. Du demolierst erst den 404, dann sorgst du dafür, dass der Schriftsteller und seine hysterischen Weiber da bleiben, wo sie sind. Und dann gehst du zu den Bullen. Ja, beeil dich. Mach ich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Ganz schnell. Der 404 von dem Säufer. Das ist es. Das Gold in 404 und dann ab nach Venezuela. Wie sind wohl die Frauen in Venezuela? Egal. Nutten sind überall gleich. Hauptsache hier weg. Aber erst noch zum Säufer und seiner Familie. 16.40 Uhr. Dieser Bisholgay, gehört er zur Bande? Er ist mein Anwalt. Das ist keine Antwort. Das ist die einzige, die ich geben kann. Er ist ein ehrenhafter Mann, der Unglückselige. Dann hätten wir einerseits die Gangster und andererseits Sie, Pia, den Anwalt und Familie Bernier. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. 16.50 Uhr. Los! Verdammt, jetzt wachen Sie auf! Hören Sie, ich hoffe, Sie haben einen triftigen Grund, mich mitten am Nachmittag, mitten am späten Nachmittag zu wecken. Ja, habe ich. Einen sehr ernsten Grund. 16.52 Uhr. Gendarm! Oh, das ist der, den Sie Renault nennen. Gendarm, hörst du mich? Gendarm Lambert, ich höre euch. Ich beschwöre euch, ergebt euch. Gendarm, wir geben dir eine Chance. Wenn du dich ergibst, werden wir dich nur fesseln. sonst wirst du umgelegt. Ihr werdet hier nicht mehr rauskommen. 16.58 Uhr. Also, ich hatte das jetzt bitter nötig. So, das ist alles passiert, während wir schliefen? Ja. Ja, ganz normal. Ich schlafe wie ein Stein. So, ich gehe jetzt zu den Polizisten. Ja. Bitte, bleiben Sie hier. Ja. Gehen Sie auf keinen Fall hier weg. Ja, nein, aber nicht doch. Ich komme mit. Ich helfe Ihnen. Sie, ja. Mir helfen. Ja. Ist das Ihr Ernst? Ja. Wenn Sie meinen. Aber Sie, Melanie, rühren sich mit dem Kind nicht vom Fleck. Bitte. Ja. Habt Acht! Habt Acht! All ihr Säbelrassler, Bourgeois, Vollgefressenen, ihr Pfaffen! Hier kommt die junge Garde, die das Straßenpflaster runterschiedet! Die Polizei ist meinetwegen da. Ich weiß es. Ich muss sofort weg. Die Autoschlüssel von Max, aber in dem 404 und dann verschwinden. Sofort. 17.05 Uhr. Machen Sie sich keine Sorgen, Soldat, das ist Max Bernier, sein Gegröle kenne ich. Ist er nicht ganz richtig im Kopf? Er ist nicht mehr nüchtern seit 10 Jahren. Verstehe. 17.05 Uhr. Wo bleibt Bisorge? Ich gebe ihm noch eine Minute. Was brüllt denn der Säufer so? Ist Bisorge mit denen nicht fertig geworden? Das macht alles noch unnötig kompliziert. 17.09 Uhr. Nicht schießen! Wir sind Freunde! Kommen Sie mit erhobenen Händen rein. Eine nach dem anderen, ich muss Sie durchsuchen. Hey, Sie wilder Stürmer! Meine Flasche! Halten Sie die Schnauze! Ich habe genug Probleme, auch ohne dass sich so ein kleiner Malocher besäuft. Moment. Literat, kein Malocher. Halten Sie die Klappe! 17.10 Uhr. Wo wollte denn Bisogay mit dem Säufer gerade hin? Der sollte ihn doch beruhigen und da lassen, wo sie sind. Nimmt er den jetzt mit zu den Bullen? Das wird Rino nicht gefallen. 17.15 Uhr. Hören Sie, ganz alleine stehen Sie schlecht da. Wir sind zu zweit. Das gleicht die Sache aus. Lassen Sie uns nicht hier sitzen und Däumchen drehen. Ich kann Ihnen nicht trauen, tut mir leid. Es tut ihm leid. Ich kenne den Hof wie meine Westentasche. Sie haben die Männer eingeladen. Ja, ja, aber Sie müssen das verstehen. Wir laden wirklich jeden X-Beliebigen ein. Wir fanden Sie witzig, aber wir wissen nichts über Sie. Das wollen Sie mir weismachen? Das ist die Wahrheit. Wir laden jeden ein, aus Langeweile. Können Sie sich sowas vorstellen? Der 404. Das Gold. 17.18 Uhr. Was zum Teufel? Der 404 hängt so tief. Bisorgay. Er hat mich beschissen. Den knall ich ab. Nein! Nein! Nicht schießen! Meine Frau! Melanie! Melanie! Es geht mir gut. Ich komme. Hey, ihr da! Schieß nicht auf sie! Es bringt doch nichts, eine Frau zu töten! Schon gut. Wenn sie kommt, jage ich hier eine Kugel ins Knie. Das holt zumindest ihren beschissenen Ehemann aus der Deckung. Und vielleicht auch den Gendarm. Noch 2 Schritte. Noch 1 Schritt. Und? 17.21 Uhr. Bleiben Sie stehen, Madame Bernier. Ich habe Ihren Zwerg in meiner Schusslinie. Oh, schlau, schlau. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. So geht's auch. Ich habe Sie auch in meiner Schusslinie, Madame. Und nun kommen Sie langsam zu mir. Was? Halten Sie Ihren Zwerg gut fest. Wenn er ihn entwischt, wäre ich gezwungen, ihm eine Kugel in den Leib zu jagen. Ich flehe Sie ab. Ich tue Ihnen nichts, Madame Bernier. Kommen Sie. Ist gut. 17.23 Uhr. Ich bin verloren. Renault weiß jetzt von meinem Vater. Ich bin ein toter Mann. Guter Gott, was soll ich nur tun? Sie darf mit dem Kind nicht zu Gros rüber. Melanie, irgendwer muss doch mich. Ich muss Sie retten. Das ist meine Chance. Ich muss zu Gros und ihn auf meine Seite ziehen. Gendarme, Geben Sie mir Feuerschutz. Melanie, ich komme! Ich muss zu dem Kleinen. Sind denn alle wahnsinnig? 17.26 Uhr. Wieso geh? Ich knall dich ab. Nicht zu ihm, Deckung. Los, vorwärts, Melanie. Gehen Sie zu grob. Dali! Für Melanie! Oh! Oh! Stützen Sie auf mich, Monsieur Bernier. Oh. Schnell! 17.27 Uhr. Was wollen die nur alle hier? Hey, so war das nicht gedacht. Ah, alle auf den Boden hinsetzen! Aber schnell! Schnell! Warum will Renaud dich abknallen, Besorge? Hast du nicht kapiert? Hast du immer noch nicht kapiert? Nachdem du und Jeannot die Scheune verlassen hattet, hat Renaud gesagt, er macht den 404 untauglich. Ja. Stattdessen wollte er mit der Karre verduften. Aber offenbar hat er nicht auf das Auto und seine teure Ladung aufgepasst. Was? Ich verstehe nicht. Die Beute ist doch Schau ganz doch mal, offen. Wie der 404 hinten durchhängt. Weißt du, was das heißt? Der Mistkerl hat das ganze Gold umgeladen. Nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, nicht Reno. Es muss eine andere Erklärung geben. 250 Kilo Gold sind Erklärung genug. Er lässt uns einen Kombi da, der in ganz Frankreich zur Fahndung ausgeschrieben ist und haut alleine ab. Reno ist clever. Und wir sind bescheuert. Ich bring ihn um. 17.29 Uhr. Oh! Ich bring dich um, du Scheißkerl. Gros, wieso Gay hat uns reingelegt? Du brauchst nur zu kommen. Unbewaffnet. Du machst eine Riesendummheit. Traust du dich nicht her? Du armer Trottel. Genug. Ich dreh ihm den Hals um. 18.05 Uhr. Sie spielen gar nichts, schöner Soldat, ne? Aber Würfel. Santichen. Und Tarok? Oh, das hat Klasse. Hätten Sie nicht Lust, es mir beizubringen? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich hätte gern was zu essen. Ihr Vorratskammer ist auf der anderen Seite des Hofes. Jetzt müssten Sie langsam nach uns suchen. Ah, wenigstens ein Stück Brot. Amaru hatte keine Chance gegen diese Gangster. Wenn er doch bloß diesen Funkspruch abgegeben hätte. Glauben Sie nicht, dass die Gangster abgehauen sind? Und die anderen sind tot. Man wird ihre Leichen in den Ruinen auf der anderen Seite des Hofes finden und sie stehen wie ein Trottel da, meinen Sie nicht? Nein. Ich auch nicht. Außer was den Trottel anbelangt. Sie stehen wie ein Trottel da. Nein. 18 Uhr. Sie stecken beide unter einer Decke. Bitte? Sie sind beide Gangster. Was haben Sie vor? Sie sollten sich besser um Ihren starken Mann kümmern. Er verliert Blut, ein Toter reicht. Oh, Dreckskerle. Nicht wir, Madame. Renaud. Renaud? Ein Killer wird der Madame Bernier, ein echter Killer. Sie stecken also nicht alle unter einer Decke? Jetzt nicht mehr. Wir sind keine Killer, meine Liebe. Statt zu quatschen, sollten Sie ihn lieber verbinden, Madame. Wieso geh? Wir sollten den Regen nutzen und angreifen. Ich habe die Schnauze richtig voll. Was sollen wir tun? Wir gehen jetzt los. Und du bleibst bei mir. 18.20 Uhr. Alle ruhig bleiben. Hören Sie, mein Lieber. Wo sind Bisorgay und Gros? Gegangen. Wollten Sie suchen gehen? Idioten. Wir? Sie werden etwas für mich tun. Gehen Sie über den Hof in die Kapelle und holen Sie Jeannot her. Ich riskiere mein Leben, wenn ich gehe. So ist es. Das werde ich nicht tun. So? Lass uns doch mein Kind los! Bringen Sie Ihre Frau zum Schweigen, Bernier. Sie sind wirklich mies. Richtig. Und jetzt gehen Sie, oder ich breche dem Jungen den Arm. 18.32 Uhr. Hallo? Hallo? Bitte nicht schießen. Ich bringe eine Nachricht. Ich bin nicht bewaffnet. Hier spricht Pia. Bitte nicht schießen. Ist gut. Ich bin hier. Monsieur Jeannot? Ja. Nenn mich nicht Monsieur. Hast du mich gesucht? Ja, Monsieur. Ihr Freund schickt mich, Renaud. Erledigst du jetzt seine Aufträge? Er hat den Kleinen. Wenn ich nicht gehorche, bringt er ihn um. Was ist denn los? Erstens soll ich Ihnen sagen, dass Monsieur Bisergay sie hintergangen hat und das Gold in den 404 gebracht hat, um damit abzuhauen. Zweitens, Gros hat sich ihm angeschlossen. Wenn Sie ihn oder Bisergay sehen, sollen Sie auf die beiden schießen. Drittens, Sie sollen warten, bis es dunkel ist und dann zu ihm kommen. Monsieur Rino hat noch gesagt, dass Sie unmöglich wissen können, ob das eine Falle von Bisergay ist, aber das müssen Sie selbst entscheiden, wenn Sie meinen sollten, dass Bisergay ihn umgebracht haben könnte. Das ist alles. Kann ich mich setzen? Ja, natürlich. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich fresse ihn nicht. Vor Ihnen habe ich keine Angst. 19 Uhr. Hören Sie, mein Lieber, Sie sind nicht gezwungen, uns umzubringen. Sie kennen Leute wie uns nicht. Glauben Sie, das interessiert uns? Recht und Ordnung? Ha! Alles nur heiße Luft. Klar. Ja, Sie können alle Bullen der Welt vor meiner Nase niedermetzeln. Ich mag Bullen nicht. Verstehen Sie? Klar. Wenn Sie fliehen wollen, können Sie auch meinen Wagen nehmen oder das, was davon übrig ist. Das ist keine Frage des Geldes. Das ist eine Frage der Moral. Oder der Unmoral. Wenn Sie so wollen. Klar. Sie glauben mir nicht. Halten Sie die Klappe. Ich muss nachdenken. 19.50 Uhr. Haben Sie Seile, Madame? Ja, ich habe Seile im Wandschrank. Das müsste gehen. Hauen Sie ab. Damit müssten Sie an der Felswand absteigen können. Nach 20 Metern ist sie nicht mehr so steil. Wieso möchten Sie, dass ich eine Felswand runterkletter? Hier unten sind Leute, Telefone, nur ein paar Kilometer. Nein. Nein, warum nicht? Mir gefällt das hier. Ich möchte sehen, wie das ausgeht. Und dazu habe ich hier einen exklusiven Platz. Außerdem kann ich Ihnen nicht helfen. Ich mag Sie nicht, Gendarme. Was? Ja, ich mag Bullen nicht. Ich mag mich nicht. Verstehen Sie ja? Nein, das verstehen Sie nicht. Ich glaube, dass Sie krepieren sollten. Ich wünsche mir, dass Rino Sie umbringt. Sie sind ja total irre. Was glauben Sie wohl, was mit Ihnen passiert, wenn Ihr Rino mich umlegt? Begreifen Sie denn nicht, dass mit Ihnen genau das Gleiche geschehen wird? Mir egal, ob Sie Hilfe holen gehen, aber retten Sie wenigstens Ihre Haut. Nein, danke. Ich habe lieber meinen Spaß. Mein Gott, machen Sie doch, was Sie wollen. Gibt es hier irgendwo einen Hinterausgang? Das müssen Sie schon selber rausfinden. 21 Uhr. Verflucht, wann kommt endlich Jeannot? Das ist alles meine Schuld, Max. Wäre ich nicht hier raufgekommen, wären die Gendarme auch nicht gekommen. Melanie, immer deine Macke. Dich für den Mittelpunkt der Welt zu halten. Die Flicks sind auf Patrouille wegen der Herren Gangster. Die wissen nicht mal, dass es dich gibt. Nein, ich bringe Unglück. Ich sag dir, wenn wir das überstehen, gehe ich zu Philipp zurück, wenn er mich noch will. Was erzählst du denn da? Melanie? Philipp ist eine Null. Max, ich bin müde. Ich gehe zurück. Bleib bei mir. Das ist nicht wahr. Du weißt nicht, was du sagst. Bleib! Bitte. 21.40 Uhr. Ich habe vorher in einer Autowerkstatt gearbeitet. Hat es Ihnen Spaß gemacht? Ziemlich, ja. Das heißt, nein. Also die Mechanik, ja. Das Arbeiten mit einem Chef im Nacken, nein. Ich wollte eine eigene Werkstatt aufmachen. Deshalb also. Das wollen Sie mit dem Gold machen. Oh. Nee, ich weiß nicht. Reich wird man damit nicht. Es ist Zeit. Wir müssen los. 21.55 Uhr. Was zum Teufel hast du getrieben, Jeannot? Es war nicht dunkel genug. Au! Hey, du Kindermädchen, bleib ruhig. Wir wollen nur verhindern, dass uns Ärger macht. Ja, gib mir das Seil dahin. Rino, sie ist in Ordnung. Bist du bescheuert, oder was? Die Familie hast du ja schon gefesselt, wie ich sehe. Ja, so ist es. Also, erzähl. Wir müssen Bisergay und Gros umlegen und den Bullen. Außer wir können abhauen und sie zurücklassen. Was meinst du? Mit jedem Augenblick, der vergeht, können wir sicher sein, dass die Bullen kommen. Ich meine, es bringt uns mehr abzuhauen, als alle umzulegen. Na, wohin und wie? Über die kleinen Straßen. So können wir uns verdrücken, Richtung spanische Grenze. Du bist verrückt, das kann nicht klappen. Wir machen vorher Station. Ich kenne einen Typen in Port Vendre. Wir können uns bei ihm in sein Bootshaus einquartieren. Das kriegt keiner mit. Und dann übers Meer nach Spanien. Ich weiß nicht. Was meinst du, sollten wir sonst tun? Ins Gebirge. Gold verstecken, 2-3 Wochen Vagabund spielen. Reno, wir sehen nicht aus wie Vagabunden. Die Bauern merken alles und reden mit den Bullen. Ja, hast du recht. Also, Port Vendre. Na gut, einverstanden. Gib mir Deckung. Ich will mal sehen, ob der 404 anspringt. Hey, lass mich gehen. Wie du willst. 22 Uhr. Wie lange habe ich geschlafen? Lange. Warum hast du mich nicht geweckt? Wozu? Es hat sich nichts getan. Wir müssen los und Janot und Reno umlegen und den Bullen. Ich will nicht den Rest meines Lebens auf Reno warten. Er wird uns niemals finden. Da kannst du sicher sein. Dann kümmere ich mich um ihn. Du kümmerst dich um den Flick. Ich um Reno und den Kleinen. Du? Bist du sicher? Wir müssen jetzt handeln. Du gehst zuerst. Okay. Dann gehe ich jetzt los. Hoffentlich erledigt Gro wenigstens einen von den anderen, bevor sie kommen und mich kalt machen. 21.58 Uhr. Mein Gott, ist der Hof groß. Und so dunkel. Ich muss die Gangster empfindlich treffen. Die Autos. Ja. Machen wir doch ein kleines Feuer. Erst den 404 und dann den Kombi. ...22.05 Uhr. Wieso Gay wird mit Reno nie fertig? Und ich schaffe Reno auch nicht. Am besten abhauen. Und zwar schnell. Der 404. Das Gold. Ich muss ihn löschen. Schnell. Schnell das Feuer. Da ist der Dicke. Am 404 will das Gold retten. Soll er sich ruhig bemühen, dann kann ich ihn kriegen. Komm. Jetzt nehme ich mir meinen Anteil und steige aus dem Crew aus. Das Gold in die Decke. In die Decke. Und jetzt los. Und jetzt bist du dran. Reno, hör doch auf! Reno! Reno! Reno, hör auf! Hör auf, Reno! Ich bring dich auf! ...22.10 Uhr. Ich habe den Dicken getötet. Ich habe einen Menschen getötet. Wenn ich es in die Kapelle schaffe, dann kommt keiner an mir vorbei. Da rennt ja der Flick. Ich habe ihn erwischt. Bullen erwischt. 22.15 Uhr. Der Scheißbulle. Armer Gro. Jetzt brauchen wir nicht mehr mit dem Gold rechnen. Es gibt keine Karren mehr. Verschwinden wir von hier. Die Bauerndeppen werden den Brand sehen und dann sind die Bullen in einer Viertelstunde hier. Was machen wir mit den Geiseln? Binden sie los, wir nehmen sie mit. 22.15 Uhr. Oh, ein schlechtes Feuer. So eine neue Schlampe, was ist so hingetan? Wie sagt Max immer, der Zustand der Trunkenheit äußert sich vor allem im moralischen Bereich. Körperlich schwankt man nicht, aber man wird bösartig, übermäßig erregt, ungerecht, unnachgiebig und gewalttätig. Ach, das sind die Dinger, ja. 22.25 Uhr. Warum macht sie das? Deswegen des Brandes. Wenn die Leute im Tal das Feuerwerk sehen, werden sie nichts machen. Die denken nur, die verrückte Lys veranstaltet wieder eines ihrer Feste. Ja und? Was hat sie davon? Lys will nicht, dass die Bullen hier raufkommen. Warum nicht? Sie mag sie nicht. Verstehe ich nicht. Ist doch egal. Wir müssen es ausnutzen, dass die Bullen nicht kommen. Wir müssen verschwinden. Nein, warte. Wir können mit dem 404 immer noch ins Tal runterrollen und da einen Wagen anhalten. Und alles machen, was wir besprochen haben. Wir können... Reno, wir können hier nicht die ganze Nacht bleiben und auf die anderen warten. Du bleibst hier, ich geh los. Wohin? Was weiß ich. Irgendwo müssen wir Sergej und der Bulle ja sein. Ich mach die kalte und dann haben wir... Reno! 22.48 Uhr. Den Bullen habe ich kalt gemacht. Aber Reno läuft hier immer noch irgendwo rum. Ich werde noch verrückt vor Angst. Ah, Luis! Ach Gott, du hast mich zu Tode erschreckt. Ich habe noch nie so einen heißen Spaß gehabt. Noch nie. Halt die Klappe. Du bist bekloppt. Luis, ich brauche was zu trinken. Bitte. Hier, nimm. Ach Gott, ist das ein billiger Fusel. Komm, gib her, ich darf nicht aufhören. Eben ging es mir verdammt gut, aber jetzt wäre ich wieder nüchtern. Komm, wir gehen zurück zu meinem losen Platz. 22.40 Uhr. Endlich in der Kapelle. Bestimmt ist mein Rückgrat angeschossen. Das sind tolle die Hunde. Maria, heilige Mutter Gottes, ich bitte dich nicht oft um etwas. Aber Maria... Mach, dass ich diese Hunde umbringe. Es wäre ein Jammer, sie davonkommen zu lassen. Maria, gib mir Kraft. Gib mir Kraft. 22.50 Uhr. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich hinten rausgehen und so schnell wie möglich weglaufen. Selbst wenn sie geschnappt werden. Sie haben ja keinen getötet. Doch. Ich habe heute Morgen einen Typen getötet. Mit einer Kugel in den Kopf. Ich werde es nicht verraten. Das ist mir sowieso scheißegal. Warum verschwinden sie nicht? Weiß nicht. Der schöne Bandit. Wenn er mich jetzt... 22.50 Uhr. Du bist also ein Gangster. Was habt ihr denn gemacht, um dieses Ganze durcheinander anzurichten? Na, jetzt kann ich es dir ja auch erzählen. Sie haben einen Panzerwagen überfallen. Ah, und du hast das Versteck hier organisiert? Ja. Oh, wieso, Game, mein Guter? Du wirst mir noch richtig sympathisch. Hast du dich mit ihnen gestritten? Ich habe sie reingelegt. Oh, du alter Drecksack. Du hast mir all deine guten Eigenschaften verheimlicht. 23 Uhr. Wo bleibt Reno? Ich will endlich weg. Wenn ich ihn jetzt... Was zum... Pia. Hey, du hast den Jungen erschlagen. Ja. Das hätte ich tun sollen. Ja, allerdings. Helfen Sie mir wenigstens, die Leiche hier zu verstecken. Wir müssen los, bevor Reno zurückkommt. Ja. Oh. Geht ihr einfach und sucht uns einen Unterschlupf. Lass mich hier. Max, ich will dich nicht allein lassen. Warum? Ich will, dass wir jetzt immer zusammenbleiben. Du blöde Kuh, du wirst niemals was begreifen. Max! Hau ab! Los, kommen Sie! Hau ab, sag ich dir! Nein. 23.30 Uhr. Jetzt erstmal den Anwalt ausschalten. Ich flehe dich an, Luis. Ich flehe dich an. Beweg dich nicht. Mach kein Geräusch. Er wird kommen. Ich weiß, er wird kommen. Der schleicht hier rum. Den Flick hole ich mir später. Erst den Verräter. Wieso gehst du hier? Er ist nicht bewaffnet. Sie sind trotzdem ein Riesenmiststück. Er hat Ihnen nichts getan. Gibt es hier Licht? Ja, und ich habe auch noch eine Flasche. Also Sie können sagen, was Sie wollen, aber bei all den Leichen ist Ihre Angelegenheit alles andere als sauber gelaufen. Sie verlieren wohl nicht so leicht den Nerv. Wie viel verdienen Sie pro Jahr? Es entstehen Kosten. Janot! Ich muss losgehen. Nachschauen. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Samstag, 17. August, 0 Uhr. Ob die Hunde schon abgehauen sind? Ich hab so Durst. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Ich komme hier nicht mehr raus. 0 Uhr 10. Sie sind abgehauen. Und Janot ist auch verschwunden. Das hätte ich von Janot nie gedacht. Ich verstehe es nicht. Das kleine Kindermädchen und ihr Kumpel. Sie ist eine Romantikerin und er hat Schiss gekriegt, also haben sie sich verpisst. Aber wenn sie die Bullen gerufen hätten, dann wären die schon längst da. Diese Verräter. Ich gehe jetzt und räucher den Bullen aus. Ich habe alles abgesucht, der kann nur in der Kapelle sitzen. Das passt zu ihm. Das Finale will ich nicht verpassen. 0 Uhr 20. So, Gendarm, jetzt kannst du kommen. Ihr Schweine! Ihr verkannten Feindrecksschweine! Ihr wollt mich ausreitern! Ihr wollt mich ausreitern! Ich will Schiss! Hilfisch! Ihr wahnsinniger Gehäuniger! Ihr Kämpfer! Ich will! Was ist das für ein Geräusch? Scheiße. Scheiße. Schnell zum Auto. Diese Viecher. Da kommt Rino aus der Kapelle gerast. Was sah hinter ihm her? Ah, Hornissen. Oh, wie amüsant. Bravo, Rino. Bravo. Auto los, schieben. Auto finden und ich habe es geschafft. Viel Glück, mein Held! Weiter, weiter, nicht mehr runter. Und dann ist es gleich geschafft. Ich habe es gleich geschafft. Ich bin wieder mal rausgekommen. Weiter, weiter. Ah. Sechs Uhr. Oh, oh, nicht so rabiat! Ja, Holzklötze! Ich bin ein Schwerverletzter! Lies, schau mal, diese Grobiane hier denken wahrscheinlich, ich hau sonst ab. Lies, Mensch, das war ein Spektakel, was? Fast wie früher. Einäugige Scheiße, Max, hab mich amüsiert. Lüß, mach's gut. Ja, du auch. Alter Säufer. Sie können ihn jetzt mitnehmen. Da liegt ja Renault im Graben und die Bullen bei ihm. Hey, ihr Arschlöcher! Lasst die Kadaver doch in der Sonne bräunen! Lass die Kadaver bräunen. Von Jean-Patrick Manchette und Jean-Pierre Bastide. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Vouillet. Mit Marion Breckwold als Luce, Sylvester Groth als Rino, Max Simonischek als Jeannot, Götz Schulte als Gros, Andreas Grotka als Bisorgay, Sebastian Blomberg als Gendarme Lambert, Martin Reinke als Max Bernier, Tanja Schleif als Melanie Bernier, Camilla Rentschke als Pia. Sowie Jörg Dippe, Wolfgang Rüther, Reinhard Schulat und Thomas Krümmel. Technische Realisation Benedikt Witzenhofer, Matthias Fischenich und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Tina Schimanski. Bearbeitung und Regie Silke Hildebrand. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.